Hinzu kommt, dass gerade die ärmsten Menschen, oft in Ländern des globalen Südens, am stärksten direkt auf die Leistungen der Natur angewiesen sind. Sie leben meistens auf dem Land und noch viel unmittelbarer von ihrer natürlichen Umgebung als industrialisierte Gesellschaften. Ob von kleinen Landwirtschaften, Feuerholz oder Wasser aus einer Quelle. Ihre Existenz hängt direkt von natürlichen Ressourcen ab. Zwar gibt es auch in so gut wie jedem Produkt, das Menschen in Industrieländern nutzen, natürliche Komponenten, aber fällt ein Teil davon aus, bieten sich fast immer Alternativen. Und seien sie aus anderen Weltregionen. Berechnungen des WWF zufolge tragen allein in der Europäischen Union 1/6 aller gehandelten Lebensmittel zur Entwaldung in den Tropen bei. Dadurch entsteht ein Paradox. Diejenigen, die am meisten auf die Natur angewiesen sind, auch und gerade für ihr tägliches Leben, können sich gegen deren Schwund am wenigsten stemmen. Gerade im Kampf gegen die Armut gilt vielen die Rücksichtnahme auf die Natur als Luxusfaktor. Sie schonend zu behandeln, das könnten sich ärmere Staaten nicht leisten, lautet häufig die Aussage. Zumindest nicht sofort, sondern erst, wenn die Armut ein gutes Stück überwunden sei. Dadurch entsteht ein Teufelskreis aus Not, Degradierung von Natur und noch größerer Not. Als Folge brauchen Menschen auf dem Land, gerade in Entwicklungsländern, immer länger und müssen weitere Strecken zurücklegen, um ihre tägliche Existenz zu sichern, etwa um Feuerholz zu sammeln oder Wasser zu holen. In Bangladesch zum Beispiel verbringen Frauen rund die Hälfte ihrer Zeit mit dem Besorgen von Nahrungsmitteln und dem Zubereiten von Mahlzeiten. Die Last des ökologischen Niedergangs sei für alle spürbar, heißt es beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP. Aber unverhältnismäßig stärker für arme und verletzliche Menschen, weil ProduzentInnen und KonsumentInnen in reicheren Ländern ihren ökologischen Fußabdruck oft in ärmere Länder exportierten. Geschätzte 80% der nachhaltigen Entwicklungsziele, SDGs, in der internationalen Agenda zur Überwindung von Armut, Not, Ungleichheit und dem Raubbau an der Natur sind durch den Verlust an biologischer Vielfalt gefährdet.